Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema immer noch geniale Schaltkreise im Hirn, Techno-Visionäre und ihr Sound. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Mr. Oizo und Flat Beat. Hört man sich das komplette Album dieses schrägen Franzosen an, so ist der Rest der CD wirklich kein Deut anders. Und dank des dazugehörigen Videos ist der Song in die Charts katapultiert. Mr. Oizo hat wirklich neue Akzente gesetzt und das ist, wie gesagt, dank dieses Videos und einer Jeans-Werbung zu verdanken, einem breiteren Publikum wirklich zugänglich geworden. Letzteres, nämlich die Jeans-Werbung, hat auch für einen größeren Bekanntheitsgrad des Norwegers Geir Jensen geführt, dessen Novelty Waves von 1994 einer der Klassiker des atmosphärischen Technos wurde. Thank you. Allein in Deutschland gibt es so viele Techno-Visionäre, dass man mit einer 2-Stunden-Sendung kaum auskäme. Einer, der auf jeden Fall genannt werden sollte, ist der Kölner Mike Inc., der unter vielen Namen veröffentlicht. Der Ladenbetreiber und Produzent hat seinen ganz eigenen Stil. Die Bassdrum erinnert irgendwie noch an Techno, der Rest ist minimalistische Beigabe und bei seinem Projekt Guess gibt es atmosphärische Schleifen, die für einen ganz, ganz eigenartigen, schon fast mystischen Sound sorgen. lang unterschiedliche Techno-Visionäre vereinigt die folgende Aufnahme. Zum einen Future 303, der mit seinem Song Acid Tracks den Song des Techno entscheidend mitgeprägt hat. Und zum anderen die deutschen Hardfloor, die vor allem ihre Version von Underground-Techno-Sound weltweit verbreitet haben. Hier sind sie zusammen mit Hardfloor Will Survive. Hardfloor is still doing it. Stay alive. Wiederklänge aus dem Berliner Tresor Club, diesmal aus dem Jahr 1987. Das war Maurizio mit M6. Und hier hört man schon, wie sich Techno mit Elementen des Dub und Reggae vermischt. Ich erwähnte anfangs, dass Juan Atkins, einer der großen Köpfe aus Detroit, uns noch einmal begegnen wird. Unter dem Namen Model 500 hat er seine ganz eigene Vision des Techno-Sounds veröffentlicht, die so oft wie bei Atkins immer eine Portion Soul hat und sich mit einer der Gradlinigkeit der Computerbeats mischt. Model 500 mit dem Stück Starlight. Thank you. Geniale Schaltkreise im Hirn, da muss auch Thomas Fehlmann erwähnt werden. Der Berliner ist Mitbegründer der englischen Orb und präsentiert unter dem Namen Ocean Club elektronische Musik im Radio und hat eine Menge unter seinem Namen und unter anderen Projekten veröffentlicht und stets eine eigene Handschrift bewahrt. Bei dem Stück Die Sonne, das unter The Ocean Club erschien, legte er einen Remix der ersten Güte hin. Und er zeigt Fehlmann, dass er auch sehr im Techno-Lager versiert ist. Hier ist er. Ich erwähnte schon Daniel Miller unter anderem, auch vor allem als Labelmacher, der so manchem Techno-Visionär zu einer Veröffentlichung verhalf. Das traf auch für den Holländer Joachim Paap zu, der unter dem Pseudonym Speedy G sehr eigenwillige Stücke herausbringt und von denen viele wirklich auch sehr eigen klingen. Hören wir Speedy G von seiner Maxi mit Haywire. Thank you. Thank you. Das war zum Schluss nochmal ein Klassiker aus dem Jahr 1990 aus Manchester. 808 State waren das mit San Francisco. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Soundchecks. Abschließen möchte ich mit Lazenby, der mit seinem Stück Sacred Cycles schon 93 so manches vorwegnahm, was dann in den späteren Jahren zum esoterischen Club-Sound wurde. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. But something very mysterious is happening here. Various you can see. All kinds of people are here, from almost every country, from every religion. And nobody teaches them to be tolerant. And nobody teaches them to be respectful of the other's religion. These things are simply not talked about. And still, nobody is intolerant. In fact, nobody thinks in terms that the other is other. This is a totally different vision. My approach is that you have to drop